Ich seh euch laufen mit Gold im Profil, doch leer wie ein Becher nach dem letzten Spiel. Nur Pose auf Pose, nur Lärm ohne Glanz. Ihr wollt wie Legenden, doch kippt sofort um. Ihr nennt euch die Großen, doch keiner bleibt stehen. Nur Selfie und Schweineblick weiter im Drehen. Die Welt hat schon besser gelacht und gebrannt. Heut kriegt man nur Staub für den Namen in der Hand. Wo sind die Gestalten, die Größe noch trugen? Wo sind die Gesichter, die wirklich noch flogen? Ich suche in den Trümmern nach Stil und nach Mut, doch find nur Verpackung und billigsten Schmutz. Wir brauchen Stars, nicht euren Schrott. Wir brauchen Stars, nicht euren Dreck. Wir brauchen Stars, mit Haltung im Blick. Wir brauchen Stars und nicht den Kaffeesatz der Menschheit. Wo sind die Stimmen, die Räume gemacht? Nicht nur ein Gerede für eine Nacht. Wo sind die Namen, die bleiben wie Stein? Nicht billig besprüht und gleich wieder klein. Elisabeth Country, Romy so klar. Richard Burton im Wind und Schatten, Heston in Stab. Da stand noch ein Mensch mit Gewicht und Format. Heut reicht schon ein Tweet und schon wird man beglotzt. Ich will keine Masken, die morgen schon platzen. Keine Gesichter, die sich selbst verkratzen. Gebt mir Figuren, die Kante noch haben. Nicht diese Karikaturen mit aufgeblasenen Narben. Wir brauchen Stars, nicht euren Schrott. Wir brauchen Stars, nicht euren Dreck. Wir brauchen Stars, mit Haltung im Blick. Wir brauchen Stars und nicht den Kaffeesatz der Menschheit. Weil die Wahrheit euch trifft, dann schaut in den Spiegel, bevor ihr beschimpft. Denn Ruhm ohne Würde ist billig und hohl. Ein Palast aus Pappe, ein Soufflé aus Stolz. Wir brauchen Stars, nicht euren Schrott. Wir brauchen Stars, nicht euren Dreck. Wir brauchen Stars, mit Haltung im Blick. Wir brauchen Stars und nicht den Kaffeesatz der Menschheit.